Kundgabe 4440. Empfangen durch Bertha Dudde am 22.09.1948. Zweck göttlicher Offenbarungen. Die ewige Gottheit selbst offenbart sich euch Menschen in ihrer unendlichen Liebe und Erbarmung. Diese Offenbarungen sind von so großer Wichtigkeit, dass ihr Diener Gottes auf Erden eure ganze Kraft daran setzen sollet, sie zu verbreiten. Sie sind ein Zeichen der ständigen Sorge Gottes um seine Geschöpfe, wie sie aber auch eine ununterbrochene Kette von Anregungen sind, die den Menschen helfen sollen, sich selbst zu finden und in den göttlichen Willen einzugehen. Die göttlichen Offenbarungen umfassen ein Wissen, das in alle Gebiete hineinreicht und das so umfangreich ist, weil das Verständnis für alles im Menschen geweckt werden soll, auf das keine Lücke des Wissens, Zweifel in die reine Wahrheit aufkommen lassen kann. Denn es ist Gottes Wille, dass sich die Menschen in der Wahrheit bewegen, um dadurch ihren Vater und Schöpfer von Ewigkeit erkennen und lieben zu lernen und sich ihm nun aus freiem Willen zu unterwerfen, auf dass das Urverhältnis wieder zwischen ihm und seinen Geschöpfen hergestellt werde, das unbegrenzte Seligkeit für Letztere bedeutet. Es hat der Mensch auch stets die Fähigkeit, die göttlichen Offenbarungen als solche zu erkennen. Jedoch setzt dies immer seinen Willen voraus. Und der Wille soll angeregt werden dadurch, dass diese Offenbarungen in einer Weise den Menschen vermittelt werden, die übernatürlich erscheint und die nachdenklich machen soll. Es muss ihre Aufmerksamkeit daraufhin gelenkt werden und somit in Gesamtheit auf das Geistige, weil der Mensch zur Zeit seines Erdenwandels sich durch die Materie gefangen nehmen lässt und geistiges Gebiet von ihm gemieden wird aus Unwissenheit und oft falscher Einstellung zu Gott. Es kann aber das Interesse dafür geweckt werden, durch Hinweise und Belehrungen und also auch Bekanntgabe des sichtlichen Wirkens Gottes durch einen Menschen, das aber für alle Menschen bestimmt ist und für alle Menschen Bedeutung hat. Es muss ihnen der Zusammenhang von Gott und Mensch zum Bewusstsein gebracht werden, auf dass sie nun von selbst in das rechte Verhältnis zu ihm treten und nun sowohl erkenntnisfähig sind für das Wirken Gottes als auch für die ihnen vermittelten Lehren und durch das Wissen um seinen Willen sich so gestalten, wie es nötig ist, um das Urverhältnis wiederherzustellen. Rechte Kinder des Vaters zu sein, mit Licht und Kraft und dadurch selbst weise und machtvolle Wesen, die schaffen und gestalten können, nach eigenem Willen, der dann auch der Wille Gottes ist. Amen.